9 Minuten nach 6, hier ist RTL und guten Morgen Deutschland mit Stefan Mawfirowski. Ganz genau. Und eine Meldung über Alkohol ist vielleicht noch ein bisschen früh dafür, aber es ist was Besonderes. Ein französischer Sammler hat auf einer Auktion in Calais eine Flasche Bordeaux-Wein Château Lafite Rothschild von 1825 für 23.400 D-Mark ersteigern. Und er war so freundlich und hat sie uns zur Verfügung gestellt, damit wir sie uns mal genauer angucken können. Sieht schon toll aus, alles so ein bisschen verstaubt und so. Schon ein irres Ding. Zähle, möchtest du auch mal sehen? Billy! Naja, es war ein recht billiger Tropfen so, ne? Gleich 13 Minuten nach 6. Die Weckwunschplatte. Einen schönen guten Morgen, Gerd Overath. Hallo. Hallo. Ja, guten Morgen, Gerd. Guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Ja, RTL ruft an. Hätten Sie das gedacht heute? Nein, da hätte ich nicht dran gedacht. Und da bin ich vollständig überrascht. Sie wussten also demnach auch nicht, dass Ihre Frau uns eine Karte geschrieben hat? Nein, das wusste ich nicht. Also, es gratulieren also auf diesem Weg Ihre Frau Ruth und die Tochter Christina. Die hat in 2 Tagen Geburtstag, ne? Richtig, das ist richtig. Ja, wir sind gut informiert hier. Ja, das merke ich aber, das sage ich. Der RTL-Geheimdienst. Sind ja immer gut informiert, ja. Ja, ne? Ja. So sind wir. Gerd, alles Gute zum Geburtstag. Und eine Platte gibt's auch, und zwar I Just Call to Say I Love You von Stevie Wonder. Das ist der Weckwunsch für Sie heute Morgen. Ja. Ich hoffe, Sie müssen aufstehen jetzt sowieso. Noch, ich könnte noch etwas liegen bleiben, aber man ist ja auch so ein bisschen aufgeregt und dann steht man schon gerne auf. Ja, dann war uns das auch eine besondere Freude, Sie aus dem Bett zu werfen. Ja. Alles Gute und bis bald. Ja, recht schönen Dank. Bitte, bitte. Wiederhören. Tschüss, Gerd. Tschüss. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. In fact, here's just Just tumbles down. How you hunger for ein kleines Gebet am Morgen. 6.21 Uhr. Und gleich gibt's gute Tipps, gute Frühstückstipps bei RTL. Für Juniorenfamilien. 6.24 Uhr. Nach der Auflockerung zeitweise sogar ein bisschen Sonnenschein. Die Temperaturen liegen knapp unter dem Gefrierpunkt. Köln, Frankfurt, Saarbrücken, Trier bewölkt bei minus 3 Grad. Die Schlagzeilen mit Friede Gutmann. Autofahrer werden zur Kasse gebeten. Die Koalition gibt grünes Licht für Straßenbenutzungsgebühren. Stasi-Sumpf und kein Ende. Auch de Maizière stolpert über seine undurchsichtige Vergangenheit. Die Zeitbombe für Irak tickt, tickt. US-Präsident Bush will sich nicht erweichen lassen. Mehr dazu in den Themen um 7 und jetzt Klatsch mit Ines Lang. An ihrer Haut lässt Kim Basinger nur noch Lux-Seife und das für 3 Millionen Dollar. Nach ihrer Werbekampagne für eine Strumpfhosenfirma steigt der Star nun auf Seife um. Prominente Vorgängerinnen Ornella Muti, Natascha Kinski und Senta Berger. Charles Bronson sieht rosa-rot, ist frisch verliebt. Entschuldigung, 28 Jahre alt ist seine neue. Sie heißt Kim und ist eine alte Freundin der Familie. Angeblich, behaupten Bekannte von Bronson, soll bisher zwischen den beiden noch nichts passiert sein. Vor wenigen Monaten war die Ehefrau des Schauspielers Jill Ireland an Krebs gestorben. Mann über Bord. Paul McCartney kippte aus seinem Segelboot, als er vor der brasilianischen Küste kreuzte. Die Küstenwache brauchte 10 Minuten, um den Popstar zu finden und aus dem Wasser zu fischen. Nur wenige Stunden später war McCartney dann schon wieder voll in Aktion. Vor 210.000 Menschen spielte im Maracana-Stadion von Rio. Das war RTL aktuell. Es ist 6.31 Uhr. Schluss mit Träumen, es ist langsam Zeit zum Aufstehen, 6 Uhr und gleich 35 ist RTL und guten Morgen Deutschland. 6.38 Uhr haben sie sich einen Mondknoten ins Taschentuch gemacht, damit sie es auch ja nicht vergessen, unser Horoskop. Das RTL-Tageshoroskop. Hallo, wer ist denn am Wunschtelefon um 6:55? Ja, hier ist der Thorsten Kolbe aus Pluweg. Ich empfange Sie auf UKW und ich wünsche mir für meine Oma das Lied Lady in Red von Chris de Burgh und Grüße als meine Oma und das ganze RTL-Team. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Themen am Morgen, 7 Uhr und 5,5 Minuten. Das Wetter, nur wenig Niederschlag und starke Bewölkung sind die Voraussichten für heute. Die Tageswerte liegen zwischen minus 5 im Süden und plus 2 Grad im Norden. In der Früh noch Glättebildung durch überfrierende Nässe. Guten Morgen, Deutschland, mit Stefan. Go! 12:12. Hier ist die zweite Stunde von RTL und Guten Morgen Deutschland heute am Dienstag. Wir haben hier noch einiges zu bieten. Zum Beispiel gibt es in knapp einer halben Stunde einen tollen Preis zu gewinnen. Es geht um 12 Flaschen Sekt. Oder in der nächsten Stunde spielen wir erneut unser großes White Christmas Medley. Also jetzt schon mal darauf vorbereiten, so zwischen 8 und 9 wird es laufen. Und Sie können jetzt anrufen für das Wunschtelefon. Rufen Sie uns an 00352 1331 und teilen Sie uns Ihren Musikwunsch mit. Wir rufen Sie vielleicht heute noch zurück und dann können Sie es schon bald hören bei uns im Programm. Bin auf dem Weg, war viel zu lang. Leben wie ein Traum. Lachen wie ein Clown. Für immer und immer. Jeden Augenblick und nie mehr zurück. 16:07 RTL und guten Morgen Deutschland. Otto Detel aus Dietach in Oberösterreich ist Weltmeister im Autowaschen. In einer 72-Stunden-Schicht schaffte er es, 188 Wagen auf Hochglanz zu bringen. Per Hand, versteht sich. Ja, aber er hat auch noch eine ganze Waschanlage. Aha, Adi kennt den Mann. Sicher, ja? Und kennengelernt haben wir uns eben in dieser Waschstraße. Für die der Otto übrigens auch keine Lizenz hat, so nebenbei bemerkt. Eine richtige LKW-Waschstraße, so wie ihr die von euren PKWs kennt, bloß alles viel größer. Und da habt ihr euch kennengelernt, genau. Ja? Denn ich habe die ganze Anlage mal lahmgelegt. Ich hatte damals 18 Tonnen Waschpulver geladen, bin da reingefahren und hatte leider die Türen in Spalt aufgelassen. Der Otto nennt mich seither Schaumschläger. Adi Boczynski. Ja, das bin ich, Freunde. 30 Jahre ohne Führerschein. Walking through the park and reminiscing. 7.21 Uhr RTL und guten Morgen Deutschland. Wie man auch als Postbeamter an ein super Gehalt kommt, das erfahren Sie gleich hier bei uns. 1043 Luxemburg. Kennwort, ich will. 12-mal im Jahr erhalten Sie dann kostenlos unser Clubheft und haben 12-mal die Chance, beim Glücksexpress zu gewinnen. Viel Glück! 7 Uhr und 23. Der wohl bestbezahlte Postbeamte der Welt lebt in Italien. Er heißt Michele Falea und ist auf Sizilien tätig. Nun glauben Sie nicht, dass der Mann italienischer Postminister sei oder vielleicht bei der Mafia arbeitet. Nein, er ist einfacher Postbote. Signore Falea kann auf ein stolzes Einkommen von 7.500 D-Mark, umgerechnet also pro Tag, blicken. Wie auf ein solch hohes Gehalt kommt, ist ganz einfach. Eingestellt wurde der Bote am 12. April 89. Das wären bis heute eigentlich 430 Arbeitstage. Davon fehlte Michele Falea 320 Tage wegen Depression, weitere 60 Tage ohne Begründung und hatte obendrein noch 40 Tage Urlaub. Er gibt also eine satte Arbeitsleistung von ganzen 10 Tagen. Dass der Beamte trotz dieser Ausfälle sein reguläres Gehalt in Höhe von 7.500 pro Tag und so bezog, ist einleuchtend. Teilt man nun diese 75.000 durch die 10 Arbeitstage, ergibt das 7.500 Mark pro Tag. Haben Sie schnell mitgerechnet? Aufpassen muss man schon ein bisschen, ja? Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir da irgendwas falsch machen, oder? Ich glaube, ich werde auch gleich nach Hause gehen, mich ein bisschen ausruhen und dafür ein bisschen mehr Geld verlangen. Okay, Boss? Einverstanden? Solange mache ich allerdings noch Musik. Hier ist Blue System, When Sarah Smiles. She was so young when she took the street, born too late in the midday heat. Wasted days and she wasted nights. Everybody's girl, nobody's child. Her mother said she went to America. Another day and another time. Heaven is so hard to find. Sarah says, hello America. I don't care, I sleep tonight. I don't care if I'm right. I like to dance. Catch the wind. When Sarah smiles, her eyes shine in blue. I know she's smiling straight from her heart. When Sarah smiles, it means everything. I know her heart is breaking apart. When Sarah smiles. She left her home, packed her things like a rolling stone. Rocky said she went to America. She cried some tears, she said goodbye. Wants to go where the eagle fly. Her mother said she went to America. She was alone in a lonely world. Nelly tried, she met a girl. Sarah said, hello. Ocean in the sky, don't stop me when I try. I like to dance, catch the wind. When RTL aktuell das Wetter. Um 7.30 Uhr weiterhin zwar winterliche Witterung und nasskalte Temperaturen, aber mit Schneefällen ist weniger zu rechnen. Die weiße Pracht lässt noch auf sich warten. Nur im Süden wirbeln die Schneeflöckchen. Im Laufe des Tages bleibt es meist unter Null und so sieht es im Moment aus. Düsseldorf und Hamburg minus 1, Luxemburg und Berlin minus 2, Saarbrücken und Trier minus 3 Grad. Und jetzt die Schlagzeilen mit Friede Gutmann. Zwischenbilanz im Koalitionsprozess. Heute sollen in der Innen- und Rechtspolitik Nägel mit Köpfen gemacht werden. Palästina spaltet die UNO und die Resolution gegen Israel wird wieder auf die lange Bank geschoben. Die Bundeswehr fliegt Hilfsgüter. An Bord sind 30 Tonnen Kindernahrung für sowjetische Babys. Mehr dazu in den Nachrichten um 8 und jetzt ein Blick auf die Straßen mit Ines Lang. Vorwiegend die üblichen Behinderungen durch den Berufsverkehr. A1 von Euskirchen-Koblenz in Richtung Dortmund zwischen Köln-Lübeck. Gleich gibt es bei uns einen tollen Preis zu gewinnen, nämlich 12 Flaschen Sekt. In wenigen Minuten auf RTL. Werner B. ist Staubsaugersurfer. RTL Lifestyle. Täglich neue Trends. Von Montag bis Freitag. Von 12 bis 15 Uhr. Love in the shadow. Sailor und The Secretary und es ist 7.43 Uhr und jetzt geht es um 12 Flaschen oder 2 Kisten Sekt. Wow, und nicht irgendeiner, sondern einer vom feinsten Sekt von Berner Massa. Wow. Gibt's jetzt in RTL Guten Morgen Deutschland. Wir spielen das Geburtstagsbonus. Das bedeutet, wir suchen uns ein schönes Datum raus. In 6 Tagen ist Weihnachten, 13 Tage später Silvester. Also den Sekt kann man in jedem Fall gut gebrauchen. Wir nehmen heute den 11. September, also den 11.9., weil das so schön wenig mit Weihnachten und Silvester zu tun hat. Alle, die am 11. September Geburtstag haben, können jetzt bei uns anrufen. 00352 1331. Und wenn wir jemanden finden, der am 11. September Geburtstag hat, dann gibt es 12 Flaschen Sekt von uns. 00352 1331, aber natürlich bitte nur die, die am 11. September Geburtstag haben. So sind die Regeln bei uns im Geburtstagsbonus. Nicht mogeln, wir werden das in jedem Fall nachprüfen. Solange gehe ich ein bisschen Kaffee kochen jetzt. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb. Wann die ersten Sonnenstrahlen auf meine Augen niederfallen, dann hör ich deine Stimme, die wie Glocken klingt. Ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unglaublich leer. Wann ich irgendwas nicht vermissen möchte, an jedem neuen Tag, an dem ich die Augen aufmache, dann sind diese vier Worte von dir. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht ganz einfach herrlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht ganz einfach lieb. Wann die und ich komm wieder spät, wär ich nicht nervös, spür ich gar keinen Stress, wenn du sagst, der Kaffee ist fertig, das klingt für mich wie Musik. Wann ich um 8 noch lieb. Bitte nicht einschlafen. Bitte nicht. Es ist nämlich schon 7:47 Uhr und es gibt einen tollen Preis zu gewinnen bei uns hier. Und dazu begrüße ich den Hans-Werner Tonka aus Krefeld. Guten Morgen, Hans-Werner. Ja, guten Morgen. Hans-Werner, ich glaube, Sie haben gerade noch geschlafen. Ja, ich bin gerade aus dem Bett. Ja. Meine Frau, die hatte mich geweckt. Und die hat uns gehört und hat gesagt, Moment, mein Mann hat an einem bestimmten Datum Geburtstag. Das ist fast bei allen Menschen so. Welches Datum ist es denn? Das ist der 11. September. Wow, gewonnen! Hans-Werner, Sie haben am 11. September Geburtstag. Das haben wir nachgeprüft, das glauben wir Ihnen. Wissen Sie denn, was Sie gewonnen haben, wenn Sie uns zugehört haben? Im Moment nicht. Nein? Es gibt 12 Flaschen Sekt, das sind 2 Kisten von Berner Massa. Ja, das schönen Dank. Ist das okay? Ne? Ja, kann man gut gebrauchen zu Silvester. Ne? Ja, danke. Alles klar. Tschüss, Hans-Werner. Ja. Und legen Sie sich noch ein bisschen hin. Ne? Tschüss. Tschüss. Und 52. Die Engländer vergessen ihre Soldaten am Golf nicht und schon gar nicht in dieser Zeit. So haben sie zum Beispiel 20.000 Popkassetten in den Sack vom Santa Claus gepackt, vom Nikolaus und verschickt. Kim Wilde sagt zur ersten Ladung, das ist das Mindeste, was wir tun können. Wenn dies dazu beiträgt, ein bisschen Licht in das unvermeidlich einsame Weihnachtsfest zu bringen, so wäre das schon etwas. Mehr als 30 Schallplattengesellschaften haben Gratiskassetten angeboten. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass da nicht nur Weihnachtsmusik laufen wird. So wie bei uns. Hier ist Foreigner. I'm Without You. Mein liebes Radio, ich möchte ohne dich nicht leben. Es ist 7 Uhr 55, 5 Minuten vor 8. Diese Stunde von RTL und Guten Morgen Deutschland neigt sich dem Ende entgegen, aber nicht traurig sein. Es folgt ja gleich schon die nächste und da gibt es wieder jede Menge tolle Dinge, wie zum Beispiel ein erneuter Versuch für unser White Christmas Medley. Wer weiß, vielleicht klappt es ja heute. Bleiben Sie dran. Und jetzt die Frage, wissen wir uns am Wunschtelefon? Hallo, hier ist RTL, Guten Morgen Deutschland. Ja, hier ist Claudia Knus. Ich wünsche mir den Titel mit Santa Hiroshima. Ich höre RTL auf 93,3. Minuten. Das Wetter. Schal und Handschuhe gehören auch weiterhin ins kleine Handgepäck, denn es bleibt kalt, meist unter 0 Grad. Der Himmel zeigt sich bewölkt oder trüb. Nachmittags gibt es kurze Auflockerungen. Örtlich ist mit Niederschlägen, stellenweise mit Schnee zu rechnen. Vorsicht Autofahrer, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt muss vor allem im Süden mit Dauerfrost gerechnet werden. Deutschland.

Früher war ich, wie das alles zeigt, einem billigen Vergnügen niemals abgeneigt. Doch ab heute wird nicht mehr genossen, dafür diskutieren wir beide unverdrossen. Wenn ich zu ihren Füßen lieg, dann üb ich an mir selbst Kritik. Und zum Zeichen ihrer Sympathie nennt sie mich süßer auswuchskranker Bourgeoisie. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich unkonventionell, du bist so herrlich emanzipiert und hast mich wie ein Meerschweinchen dressiert. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell und zum Zeichen deiner Emanzipation beginnt bei dir der Bartwuchs schon. 18 Minuten nach 8 ist es genau. Und sich schon mal ein Blatt Papier und ein Bleistift. Denn jetzt geht's los. Unser White Christmas Medley steht auf dem Programm. Und zurzeit der folgende Stand. Ein Wochenende im Kleinwalsertal mit 2 Übernachtungen für 2 Personen inklusive Halbpension, inklusive 100 Mark Reisekostenzuschuss und ein paar Dachstein-Skischuhe. Sie wissen ja, für den guten Halt im Schuh und auf den Pisten sorgt ein Spitzenmodell des Skischuhherstellers Dachstein. Darum geht es heute. Unserem White Christmas Medley, also das ist der derzeitige Stand. Wenn Sie mir gleich alle Interpreten in der richtigen Reihenfolge unseres White Christmas Medleys nennen können, dann gewinnen Sie diesen super Preis. Also passen Sie genau auf, ich spiele es Ihnen nur einmal vor. Sie haben nur einmal die Chance, das Ding zu hören. Schreiben sich die Interpreten in der richtigen Reihenfolge auf und dann rufen Sie uns an 00352 1331. Es geht um eine Reise ins Kleinwalsertal und hier ist es wieder, unser White Christmas Medley. Okay, es ist nicht einfach, aber ein Versuch ist es wert, in jedem Fall. Wir brauchen alle 10 Interpreten in der richtigen Reihenfolge. 00352 1331. Ein Wochenende im Kleinwalsertal mit 2 Übernachtungen für 2 Personen inklusive Halbpension, inklusive 100 Mark Reisekostenzuschuss. Und noch dazu ein paar Dachstein-Skischuhe. Darum geht's heute im White Christmas Medley. Und die Chance, diesen tollen Preis zu gewinnen, hat die Ursula Klammt aus Lebach. Guten Morgen. Guten Morgen. Ursula, versuchen Sie Ihr Glück. Ja, ich will es mal probieren. Ja. Das war zuerst Bing Crosby. Und dann waren die Carpenters. Und dann, ich sage mal, Sari Belafonte. Und dann war es Elvis Presley. Und dann... das weiß ich jetzt leider nicht mehr weiter. Versuchen Sie einfach weiter, Ursula. Ja, also, dann sag ich mal, jetzt der Faden gerissen. Bonnie M. war auch noch dabei. Ja, ich sag dazu nichts, machen Sie einfach weiter. Aha. Bonnie M., und dann sage ich mal Frank Sinatra und Louis Armstrong. Mhm. Gut, ja. Ich darf Ihnen sagen, Ursula, es hat nicht geklappt. Das aber Sie waren gar nicht so schlecht. 6 Stück hatten Sie richtig. Aha. Das ist das Einzige, was ich dazu sage, ja? Ja. Gut, Ursula, probieren Sie es weiter. Mhm. Die nächste Chance hätten Sie zum Beispiel heute zwischen 14 und 15 Uhr in Lifestyle bei Helga, wenn Sie der 18. Anrufer sind. Heute ist der 18., ne? Mhm. Wenn Sie wieder durchkommen, vielleicht klappt es ja. Ich meine, die Chance ist gering, aber Sie probieren es einfach mal, ja? Ich bedanke mich jetzt fürs Mitmachen. Okay. Tschüss, Ursula. Tschüss. Also, der nächste Versuch, wie ich es gerade gesagt hatte, zwischen 14 und 15 Uhr heute in Lifestyle bei der Helga. Und dazu kommt, ich zähle es alles nochmal auf, das ist wie, ich packe meinen Koffer. Ein Wochenende im kleinen Walsertal mit 2 Übernachtungen für 2 Personen inklusive Halbpension, inklusive 100 Mark Reisekostenzuschuss und ein paar Dachstein-Skischuhe. Und wir tun noch etwas drauf. Wenn wir nachher in Lifestyle spielen, gibt es jetzt auch noch 2 Tagesskipässe dazu. Also dann ist das Skifahren schon mal etwas günstiger. Bleiben Sie dran, spielen Sie mit zwischen 14 und 15 Uhr das RTL White Christmas Medley in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsamt Kleinwalsertal. Sally called and she got the word. She said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine moved off into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. And just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back, asked how I felt. She said, I know how to help get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared. Leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. Nicht immer mitsingen, Christoph, nicht immer mitsingen. RTL aktuell, das Wetter. Es bleibt kalt, meist unter 0 Grad. Am Morgen noch starke Bewölkung und Glättebildung durch überfrierende Nässe. Heute Nachmittag sind kurze Auflockerungen möglich und geringfügig Schneefall. Die Schlagzeilen jetzt mit Friede Gutmann. Koalitionsparteien wollen Nägel mit Köpfen machen. Nicht nur Autobahngebühren, sondern auch Umweltabgaben sollen heute beschlossen werden. Israel lenkt ein. Palästinenser dürfen wieder aus dem Gazastreifen raus. Rentnersoldaten werden in die Wüste geschickt. Die US-Armee verstärkt die Truppen am Golf. Mehr dazu in den Nachrichten um 9 Uhr. Das RTL-Reisewetter, ein Service von Cunard, der Kreuzfahrtreederei. Moskau minus 9, Warschau minus 2 und ganz Deutschland mit Temperaturen um minus 3 Grad. Das sind die einzigen in Europa unter dem Gefrierpunkt. Stockholm 0 Grad und nasser Schnee, Belgrad und Kopenhagen trocken ein, London 2, Paris 0, Lissabon 8, Madrid 3 und Mallorca 2 Grad. Ebenfalls noch relativ warm bzw. mild in Tunis mit 6 Grad, Rom 5 und Athen 12 Grad. Der aktuelle Tipp. Hey Carrie Ann, es ist gleich 20 vor 9. In London gab es Wirbel um 38er. Ah, nicht um die. Ausnahmsweise mal nicht um die Wummen, sondern um Höschen. Höschen? Ach, Höschen. Alles Weitere jetzt von Rainer Ruther. Erzürnte Kundinnen hatten vor 6 Wochen dem Londoner Kampf. Gleich 10 vor 9. Und warum der neue französische Botschafter in London erstmal um diese Jahreszeit selten gehen kann, erkläre ich Ihnen gleich. Schon. Auf Wiederhören. Am Samstag von 9 bis 10 auf RTL. Hollywood haut nach. Der neue französische Botschafter in London hat kein Dach mehr über dem Kopf. Die Residenz im noblen Stadtteil Kensington brannte in der letzten Nacht bis auf die Grundmauern ab. Die Ursache für das Feuer ist bis jetzt noch nicht bekannt. Über 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Zu Schaden kam Gott sei Dank niemand, denn beim Ausbruch des Feuers war keiner im Haus. Benachbarte Botschaftsresidenzen in Kensington Gardens, der Allee der Millionäre, wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. waited so very long, and now you're really here. Minuten vor neun, das war's von RTL und Guten Morgen Deutschland. Bleiben Sie dran, Jochen hat einiges zu bieten heute, zum Beispiel eine Trans-Panama-Mexiko-Kreuzfahrt. Die können Sie gleich gewinnen bei einem Tag wie kein anderer. Und denken Sie dran, zwischen 14 und 15 Uhr gibt's die nächste Chance für unser White Christmas Medley. Ich darf mich bedanken fürs Zuhören. Tschüss, bis morgen. RTL, das Wunschtelefon. Mein Name ist Elsbeth Troske. Ich rufe aus Dortmund an und wünsche mir den Titel Hallo, Guten Morgen Deutschland. Diesen für meinen Mann und für mich. Und ich bedanke mich und wünsche allen Leuten eine gute Weihnachten und einen guten Rutsch. Auf Wiederhören. Hallo, Guten Morgen Deutschland. Ich wünsch dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Die Sonne schiebt die Nacht gerade vor sich her und ich bin schon wieder auf der Autobahn. Von München rauf nach Kiel, es wird ein langer Tag und ich denke über dich ein bisschen nach. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsch dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Geht's dir auch im Moment mal wieder nicht so gut? Doch ich glaube, du kriegst dich bald wieder hin. Dein Herz ist ziemlich stark und darum hab ich Mut, auch wenn ich von Natur aus skeptisch bin. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsch dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. So manche harte Zeit hast du schon überlebt und davon manche Narbe im Gesicht. Ich hoffe nur, du hast daraus etwas gelernt und machst dieselben Fehler diesmal nicht. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsch dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsch dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Ich lebe hier, weil ich dich mag.